Besonders wegen der Vertilgung großer Mengen an Waldschädlingen gilt die rote Waldameise als ausgesprochener Nützling des Waldes. Pro Tag vernichtet jedes Ameisenvolk Zehntausende Schädlinge. Ein Ameisenhügel wird bis zu 2 Meter hoch. In ihm leben bis zu 2 Millionen fleißige Tierchen. Lauschen wir nun dem tüchtigen Treiben im Ameisenstaat.